Droht der Warschau-Pakt eigentlich noch und wie stellt sich die NATO auf die Veränderungen im Ostblock ein? Auch darüber sprachen US-Präsident Bush und Frankreichs Mitterrand bei ihrem Treffen in Florida. Aus Washington Klaus-Jürgen Haller. Beide Präsidenten bekräftigten schon in ihren einleitenden Bemerkungen auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Key Largo in Florida, die Einheit sei das legitime Recht der Deutschen. Die Vereinigten Staaten und Frankreich hätten sie seit zwei Generationen unterstützt. Und François Mitterrand fügte hinzu, dass das Problem der Grenzen vollständig und ein für allemal gelöst werden müsse. Präsident Bush wiederholte, was er schon vor einer Woche nach dem Gespräch mit Margaret Thatcher, der britischen Premierministerin, auf Bermuda gesagt hatte. Er stimme mit Kanzler Kohl, mit allen Verbündeten und einigen Staaten Osteuropas darin überein, dass auch Gesamtdeutschland Vollmitglied im nordatlantischen Bündnis bleiben müsse. Vollmitglied heißt, integriert in die militärische Befehlsstruktur wie zurzeit die Bundeswehr. Nach dem Willen der USA, Großbritanniens und auch Frankreichs wird es damit für Gesamtdeutschland keine französische Lösung geben können. Mitglied in der NATO ja, aber außerhalb der militärischen Struktur. Die drei westlichen ehemaligen Siegermächte, die in den sogenannten 2+4-Gesprächen zur deutschen Einheit mit beiden deutschen Regierungen und mit der Sowjetunion an einem Tisch sitzen, haben sich damit in einem der wichtigsten Punkte der Bündnisfrage auf eine gemeinsame Position geeinigt. Gesamtdeutschland soll Vollmitglied der NATO bleiben. Eine Position, die freilich der Zustimmung der Sowjetunion bedarf. Die Nordatlantische Allianz werde in dieser kritischen Übergangszeit eine Schlüsselrolle spielen, hieß es. Die Vereinigten Staaten, so Präsident Bush, würden weiterhin nennenswerte konventionelle wie nukleare Streitkräfte in Europa unterhalten, solange die Verbündeten dies als Teil einer gemeinsamen Verteidigung wünschen. Mitterrand bekräftigte dies ausdrücklich. Das Bündnis müsse den Zusammenhalt wahren und deshalb müsse man die Notwendigkeit der Anwesenheit amerikanischer Truppen in Europa bekräftigen, den deutschen Einigungsprozess fördern und zugleich die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion im Auge behalten. Die Europäer, so Mitterrand weiter, müssten sich darauf einstellen, bei der Verteidigung eine größere Rolle zu übernehmen. Frankreich sei bereit, sich an den Überlegungen über die Zukunft des Bündnisses zu beteiligen. Frankreich und die Vereinigten Staaten würden deshalb den Verbündeten vorschlagen, noch vor Ende dieses Jahres eine NATO-Gipfelkonferenz einzuberufen. Walter Schützle, Chef des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Eigentlich hatte ich erwartet, dass in diesem Washingtoner Beitrag auch eine Rolle spielt, dass Washington nun angeblich bereit ist, auf eine Nachfolge für die Kurzstreckenrakete Lance möglicherweise zu verzichten. Täte die NATO gut daran, auf deren Stationierung dann wieder auf dem Gebiet der Bundesrepublik zu verzichten? Das ging schief. Wir versuchen es wieder, machen so lange Musik. Die dir deine Hände drücken und dann hinter deinem Rücken sagen, was sie wirklich denken, lächelnd ihre Lügen lenken, Menschen. Die dir auf die Schulter klopfen, Worte in die Ohren stopfen, wenn sie dich genug betrogen, spürst du ihren Ellenbogen, Menschen. Die mit blütenweißen Westen deine Atemluft verpesten, die dir deine Fehler sagen, heimlich ihre Kinder schlagen. Herr Stützle vom Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm. Sie gingen uns gerade eben verloren. Noch einmal die Frage, täte die NATO gut daran, auf die neuen Kurzstreckenraketen, die Nachfolger für die Lance-Raketen, stationiert dann wieder hier bei uns auf dem Gebiet der Bundesrepublik zu verzichten, wozu Washington nun angeblich möglicherweise bereit ist? Ja, guten Tag. Dazu wäre schon vor den dramatischen Veränderungen im Zentrum Europas Grund gewesen und jetzt sind sie in der Tat überflüssig. In Brüssel und anderswo nach vorliegenden Meldungen angeblich auch die Überlegung, wie kriegt man Moskau dazu zuzustimmen, dass nun beide Deutschlands in der NATO sein werden. Die NATO würde dann verzichten auf Nuklearwaffen in Europa. Was hielten Sie davon? Also ich glaube nicht, dass das der eigentliche Handel ist. Ich glaube, es kommt auf andere Fragen an als auf die Fragen der Nuklearwaffen. Es kommt in erster Linie auf die Frage an, wie kann der Sowjetunion und der jetzigen sowjetischen Führung eine Konstruktion möglich gemacht werden, die ihr den geordneten Rückzug, militärischen Rückzug aus Osteuropa erlaubt, den geordneten, und zugleich sicherstellt, dass die NATO nicht mit militärischen Kräften an die Grenze, näher an die Grenze der Sowjetunion heranrückt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein großer Teil von Kompensation stattfinden muss auf dem nicht-militärischen Sektor und zwar auf, und damit auf dem wirtschaftlichen Sektor. Ich glaube, dass da Interessen der Sowjetunion liegen, die in diesem Zusammenhang befriedigt werden müssen. Aber Herr Stützel, ich sehe da eigentlich nirgendwo, jedenfalls redet keiner konkret darüber, ein Konzept im Westen. Das ist ja auch schwierig, ein Konzept anzubieten. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass keiner bisher ein geschlossenes gebracht hat. Aber man kann zu diesem Zeitpunkt schon davon sprechen, dass die Bausteine eines Konzeptes doch sehr sichtbar sind. Erstens werden die beiden Großmächte Amerika und Sowjetunion an einer neuen Sicherheitsordnung als Garantiemächte beteiligt sein. Zweitens wird ein vereinigter deutscher Staat seine volle Souveränität haben müssen und nicht etwa wird es geben können eine Fortsetzung von Siegerrechten mit indirekten Mitteln. Drittens wird man unterteilen müssen den Fahrplan in eine Übergangsphase und dann danach in eine Neugestaltungsphase. Und die Übergangsphase hat sozusagen begonnen mit den Verhandlungen, die bekannt sind unter dem Stichwort 2+4 und wird enden mit der KSZE-Gipfelkonferenz im November, bei der ja die Vereinigung Deutschlands politisch abgesegnet werden soll. Von dem Obersten Sowjet in Vilnius appellierte der stellvertretende litauische Ministerpräsident Brazauskas heute an die Abgeordneten, noch einmal über einen Ausweg aus dem Konflikt mit Moskau zu beraten. Dabei zeichnete der frühere Vorsitzende des Obersten Sowjet, der als Vorgänger von Landsbergis stets den Dialog mit dem sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow suchte, ein düsteres Bild von der Zukunft der dem Ölboykott ausgelieferten Republik. Wenn das Embargo andauere, werde innerhalb der nächsten 14 Tagen in Litauen eine katastrophale Lage eintreten, so Brazauskas. Die Teilblockade drohe in einer Totalblockade gegenüber der litauischen Wirtschaft zu enden. Bereits jetzt würden schon Maschinen und Ersatzteile nicht geliefert. In absehbarer Zeit wird es Tausende von Arbeitslosen in Litauen geben, sagte Brazauskas. Nach der Rede kam es im Obersten Sowjet zu einem erregten Wortwechsel, wobei zahlreiche Abgeordnete allein die Sowjetunion für die Zuspitzung der Lage verantwortlich machten. In einigen Meldungen hieß es, dass aufgrund des Energieengpasses Fabriken bereits ihre Produktion drosseln mussten. Mit Schließungen wird jedoch erst in einigen Tagen gerechnet. Über das Ausmaß der Energiereserven in Litauen liegen unterschiedliche Angaben vor. Während die Izvestia annimmt, dass die Baltische Republik circa einen Monat mit entsprechenden Sparmaßnahmen überstehen könnte, erklärten andere Stellen, nach 3 bis 4 Tagen sei mit einer ernstlichen Energiekrise zu rechnen. Unterdessen haben die Litauer erste Sparmaßnahmen eingeleitet. So erhält jeder Kfz-Besitzer nur 30 Liter Benzin im Monat. Die Heizungen in den Wohnungen sind abgeschaltet worden. Als erstes sollen die 96 der Union unterstehenden Betriebe den Boykott zu spüren bekommen, erklärte der litauische Energieminister Asmantas. Auch werde man kein Treibstoff an die in Litauen stationierte sowjetische Armee weiterleiten. Aufrechterhalten werden soll auf jeden Fall die Energieversorgung der Krankenhäuser. Da bei Kaunas ein Wasserkraftwerk weiterhin Strom produziere, sei zurzeit noch genügend Elektrizität vorhanden. Die Ölraffinerie in Mazeika verfügt nach Aussagen ihres Direktors noch über einen Bestand, der 3 bis 4 Tage ausreicht. Geliefert wird im Übrigen auch an die beiden anderen baltischen Staaten sowie an Weißrussland und die Russische Föderation, sodass sich auch dort die Blockade auswirken könnte. Nach Meldungen aus Litauen ist die Blockade von der Bevölkerung selbst mit Ruhe aufgenommen worden. Zu einem Zwischenfall, bei dem mehrere Menschen leicht verletzt wurden, kam es nach bisher unbestätigten Berichten allerdings als Militärs eines der Druckhäuser besetzten. Gegen den Widerstand der Bevölkerung konnten mehr als 50 Soldaten dann in das Gebäude eindringen. Der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow hatte gestern den Parlamentsvorsitzenden von Estland und Lettland gedroht, in ihren Republiken würde sich dasselbe ereignen wie in Litauen, wenn sie nicht ihren Unabhängigkeitskurs ändern sollten. Bei einem Einlenken wies Gorbatschow allerdings auf die Möglichkeit der Schaffung eines Sonderstatus für die baltischen Republiken hin. Anlässlich des 120. Geburtstags von Lenin sagte Gorbatschow in einer Rede von dem Bolschoi-Theater heute Abend, dass die Zeit zur Schaffung einer neuen Föderation gekommen sei. Inzwischen zitieren Agenturen den stellvertretenden litauischen Ministerpräsidenten Romualdas Ozolas, wonach die Moskauer Zentrale eine Nahrungsmittelblockade gegenüber Vilnius einleite. Und gleichzeitig wird gemeldet, dass der oberste Sowjet Litauens noch heute Abend ein Telegramm nach Moskau geschickt hat. Inhalt, man sei gesprächsbereit und, Zitat, zu größtmöglichen Kompromissen bereit. Vor diesem Hintergrund beendete heute Abend die litauische Ministerpräsidentin Prunskiene ihren Besuch in Norwegen. Ob ihr Wunsch erfüllt wurde, norwegisches Öl als Ersatz für sowjetisches Öl zu bekommen, ob Kazimiera Prunskiene zufrieden die Heimreise antreten konnte, berichtet Jürgen Detlefsen aus Stavanger. Der erste Auslandsbesuch der litauischen Ministerpräsidentin Kazimiera Prunskiene war ein gemischter Erfolg. In Norwegen wurde sie als inoffizieller Gast der Parteien, aber wohlwollend von der Regierung empfangen. Oslo protestierte wie andere Westnationen gegen die sowjetische Öl- und Gasblockade Litauens. Die resolut auftretende Ministerpräsidentin ging die Gastgeber freimütig an um norwegisches Öl als Ersatz. Die Regierung erklärte, dies sei nicht ihre Angelegenheit. Im Übrigen benutze Norwegen sein Öl nicht für politische Zwecke. Dazu wurde in der Presse aber daran erinnert, dass die Arbeiterparteiregierung in Nicaragua 1988 Öl, auch wenn es von den USA blockiert werde, zusagte. Solche Lieferungen wurden allerdings nie aktuell. Jetzt stellte die bürgerliche Regierung in Oslo es den Ölgesellschaften frei, auf die litauischen Wünsche einzugehen. Am Freitagabend traf die Ministerpräsidentin dann endlich in der norwegischen Ölmetropole mit einem Vertreter der staatseigenen Ölgesellschaft Statoil zusammen. Über das Ergebnis sagte sie: Wir wissen, dass Erdöl ist möglich hier kaufen, in Bedingungen, die es gewöhnlich für normale Verkauf. Für normale Kunden, das ja, heißt ja. Zu Weltmarktpreisen und gegen harte Währung, das heißt Dollar. Ja. Ist Ihnen gesagt worden, dass wenn Sie Dollar zahlen, können Sie Öl haben? Sicher. Ja. Vertreter Statoil sieht keine Hindernisse zur Verkauf. Auch keine politischen Hindernisse? Ich hatte das gefragt, er hat so geantwortet. Ja. Aber Sie haben keine Dollar oder nur sehr wenig. Wie soll dieses finanzielle Problem gelöst werden? Für solche Zwecke ist möglich, Kreditanwälte finden. Oder andere Kontrakte für Verkauf unserer Waren, ja. Das Geld verdienen. Ja. Sind Sie nun glücklich nach dem Besuch in Norwegen? Glück ist zu viel für unsere Situation. Aber ich finde, dass die Reise ist erfolgreich. Frau Prunskiene hatte keinesfalls erwartet, mit fertigen Verträgen heimzukehren. Und Litauen besitzt keine harte Währung. Kredite sind ihr in Norwegen nicht zugesagt worden, ebenso wenig kann sie die in Dänemark oder Schweden erwarten. Noch ist kein norwegischer Öltanker auf dem Weg nach Litauen. Norwegen würde auch nur in Abstimmung mit seinen NATO-Partnern handeln und sicher auf keinen Fall gegen ein sowjetisches Dniet. Andererseits hat Norwegen Hilfe und Kooperation auf dem Gebiet des Umweltschutzes, der Landwirtschaft, der Fischerei und der Kultur zugesagt. Am Freitagnachmittag erfuhr die Ministerpräsidentin während einer Pressekonferenz die Nachricht von der Besetzung des Druckereihauses in Vilnius durch die Sowjetarmee, wobei litauische Zivilisten verletzt wurden. Sie erklärte, die Gewaltanwendung müsse mit dem Segen Moskaus geschehen sein. Sie fügte allerdings hinzu, sie habe den Eindruck, dass Gorbatschow Blutvergießen vermeiden wolle. Frau Prunskiene führte sofort ein Telefongespräch mit der Regierung in Vilnius und war danach beruhigt. Das ist für uns schon gewöhnliche Sache. Ja. Täglich etwas anderes, ja. Etwas ja. Neues. Manchmal Besseres, manchmal Schlechtes. Ja. Aber das ist nicht dramatisch. Ja. Es ist nicht so, dass Sie jetzt sehr schnell nach Hause reisen wollen. Nein, wir müssen das nicht machen. Am Montag werden vielleicht auch einige Kontakte in Moskau, auch mit Presse haben. Und nur Montag spät nach Vilnius. Am Wochenende besucht die Ministerpräsidentin auch noch Dänemark und Schweden. Der dänische Außenminister Ellemann Jensen wird sie über die Sitzung der EG-Außenminister informieren und die skandinavischen Außenminister werden am Sonntag in Kopenhagen das Thema Litauen erörtern. Schnelle konkrete Hilfe wird Frau Prunskiene kaum mit nach Haus nehmen, aber sie ist hochzufrieden über das politische Entgegenkommen und das Medienecho, das sie überall gefunden hat. Ihr für Anfang Mai geplanter Besuch in den USA ist verschoben worden, erfuhr Frau Prunskiene aus Vilnius. Sie habe kein Visum erhalten. Der Besuch hätte wohl zu nahe am sowjetisch-amerikanischen Gipfel gelegen, meinte sie realistisch abgeklärt. Ihr nächster Auslandsbesuch wird deshalb voraussichtlich Ende Mai nach Berlin gehen. Mit sichtlichem Unbehagen beobachten inzwischen die Vereinigten Staaten die Vorgänge rund um die baltischen Sowjetrepubliken. Soll man sich, alter, schlechter Tradition entsprechend, so verhalten wie 1956 bei der Ungarnkrise? Damals ermunterten die Amerikaner die Ungarn zum Widerstand gegen den sowjetischen Einmarsch, wollten und konnten dann aber gegen die blutige Unterwerfung durch sowjetische Truppen nichts unternehmen. Soll man jetzt besser darauf vertrauen, dass die baltische Krise zwischen Moskau und den Ostseerepubliken ohne Einmischung von außen beigelegt wird? Gieselherr Sorge aus Washington zur aktuellen US-Positionssuche. Mit dem Konflikt in Litauen erlebt die neue Politik des Lächelns und der Partnerschaft zwischen den Supermächten nun ihre stärkste Belastungsprobe. Präsident Bush sieht sich vor einem Dilemma. Das sowjetische Zudrehen der Gas- und Ölhähne für Litauen legt ihm die Entscheidung nahe, das Unabhängigkeitsstreben der Litauer zu unterstützen, das dem amerikanischen Demokratieverständnis so entspricht, dafür aber das neue Freundschaftsverhältnis zu Moskau wieder abzukühlen. Auf dem Spiel stehen nicht nur die greifbar nahen Resultate eines umfassenden Abrüstungsprozesses, der Konflikt im Baltikum wirft auch Schatten auf die West-Ost-Beziehungen und die Verständigung der Supermächte beim deutschen Einigungsprozess, der Europa eine neue Architektur bescheren soll. Um daher die noch vor wenigen Wochen so verheißungsvollen internationalen Perspektiven und den neuen amerikanisch-sowjetischen Gipfel Ende Mai nicht zu gefährden, lautet Washingtons Devise für den Litauen-Konflikt Zeitgewinn und Krisenbegrenzung. Harte Worte der Verurteilung des sowjetischen Vorgehens dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass George Bush nur notgedrungen kontert. Die vom Präsidenten mehrfach benutzte Formel angemessener Antworten auf das Litauen-Embargo bezeugt, dass sich Washington seine Reaktionen sehr wohl überlegt. Wir werden danach abwägen, was im amerikanischen Interesse liegt. So zurückhaltend hatte auch Außenminister Baker den Washingtoner Kurs beschrieben. Abgestuft und schrittweise wird die amerikanische Reaktion erfolgen. Appelle der Litauer, ihnen mehr beizustehen, sind von der US-Regierung bisher unbeantwortet geblieben. Dabei hatten die Amerikaner niemals die sowjetische Annexion der Baltenrepubliken anerkannt, doch mit Rücksicht auf Moskau waren auch nie volle diplomatische Beziehungen mit den Litauern aufgenommen worden. Das geschehe erst, wenn dort die volle Kontrolle über das eigene Land bestehe, hieß es dazu unlängst in Washington. Eine direkte Einmischung in den Konflikt hat das Weiße Haus kategorisch ausgeschlossen. Regierungssprecher Fitzwater stellte überdies klar, lautes Säbelrasseln führe zu nichts, wenn man im Ernstfall nichts tun könne. Washington zog damit die Konsequenz aus seiner Haltung beim Ungarnaufstand. Was die Sowjets treffen und den Amerikanern nicht wehtun wird, das hat Außenminister Baker bereits beschrieben. Denn an verbessertem Handel und Zutritt zum größten Markt der Welt hat vornehmlich die Sowjetunion Interesse. Deswegen wird Washington vorzugsweise auf diesem Feld reagieren. Dazu gibt es mehrere Varianten. Erstens kann das von Gorbatschow und Bush angestrebte Handelsabkommen zunächst hinausgeschoben werden. Zweitens kann sich Washington dagegen sperren, dass Moskau die Zollvorteile durch die sogenannte Meistbegünstigungsklausel sowie den Beobachterstatus in der GATT-Runde erhält. Das wären Vergünstigungen, die Moskau sonst den ersehnten Einstieg in den Westhandel gestatteten. Drittens sinken mit dem Litauen-Embargo auch die Reformchancen für die COCOM-Liste, die Moskau Hightech-Güter vorenthält. Über all diese Bereiche wird derzeit zwischen Moskau und Washington verhandelt oder es stehen Treffen kurz bevor. Und Gesprächsabsagen auf verschiedensten Ebenen sind ebenso wie eine Begrenzung von Lande- und Anlegerechten für Flugzeuge und Schiffe weitere Varianten, die in Frage kommen. Heute der vierte Mann aus dem Auswärtigen Amt, dazu noch zwei Männer aus dem Bereich des Verteidigungsministeriums. Es ist mittlerweile schon eine Spionageaffäre, die Bonn erfasst hat. Dazu konnte es kommen, weil zwei Quellen für die bundesdeutschen Spionageabwehrer sprudeln wie noch nie. Das sind einmal die Akten des Ministeriums der Staatssicherheit, die manches aufdecken, was den Beamten in Bonn den Angstschweiß ins Gesicht treiben kann, wenn sie sich denn betroffen fühlen müssen. Und es sind Überläufer, die in großer Zahl bei den bundesdeutschen Behörden anklopfen und dort ihre Erkenntnisse offenbaren, ob aus reiner Nächstenliebe oder mit Gegenleistungen, das sagt heute noch keiner. Sicherheitsexperten in Bonn gehen davon aus, dass das Ende dieser Affäre noch lange nicht abzusehen ist. Das Material, das sich mittlerweile beim Generalbundesanwalt ansammelt und das er studieren muss, bevor er handelt, ist dem sicheren Vernehmen nach ein gewaltiges Arbeitsbeschaffungsprogramm für die dort tätigen Staatsanwälte. Den Schaden, den diese Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit im Westen angerichtet haben, kann man noch nicht ermessen. Da wird der Diplomat in der Bonner NATO-Vertretung als ein recht großer Spionagefisch angesehen. Aber auch Männer, die scheinbar unscheinbar an Dechiffriermaschinen sitzen, die Geheimunterlagen in Ablagen unterbringen, können großen Schaden anrichten. Der Mann, dessen Verhaftung heute bekannt wurde, ist ein 59-jähriger Beamter des Auswärtigen Amtes, der seit 1975 für die DDR spioniert haben soll. Der Mann war den Angaben zufolge seit 35 Jahren im Auswärtigen Amt beschäftigt und unter anderem in diplomatischen Vertretungen in Belgrad, Edinburgh, Palermo, Liverpool und Salzburg tätig. Seit 1987 sei er im gehobenen Dienst im Bonner Auswärtigen Amt in einem Referat für internationale Verkehrspolitik, internationales Post- und Fernmeldewesen, Rundfunk- und Fernsehplanung sowie für internationale Tourismuspolitik beschäftigt gewesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sich der 59-Jährige spätestens 1975 gegenüber dem früheren Ministerium für Staatssicherheit zur nachrichtendienstlichen Tätigkeit verpflichtet haben. Ihm wird vorgeworfen, seinen Auftraggebern eine Fülle von Dokumenten und Erkenntnissen aus seinem Dienstbereich übermittelt zu haben. Der Beamte, der bereits am 18. April vorläufig festgenommen worden war, befindet sich in Untersuchungshaft. Die Karlsruher Behörde betonte, dass die Festnahme hier, wie in den drei anderen Fällen, auf umfangreiche Ermittlungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurückzuführen sei. Zu der Festnahme eines Bundeswehrangehörigen unter dem Verdacht der Agententätigkeit vom Freitag wollte die Bundesanwaltschaft vor dessen Vorführung beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes sich nicht äußern. Der Mann war im Rechenzentrum der Bundeswehr in St. Augustin bei Bonn beschäftigt. Wir hörten es ganz zu Beginn. Die Volkskammerdebatte heute Morgen in Ost-Berlin erhielt gute Noten, was die Ausübung praktischer Demokratie betraf. Rechts- oder linksextreme Töne waren hier jedenfalls nicht zu hören. Am späten Abend aber dann sorgte eine ganz andere Meldung für Schlagzeilen. Auf dem Alex, dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte, ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Klaus Pokatzki, Sie waren bis gerade eben Augenzeuge der Vorgänge dort. Guten Abend erstmal. Aber guten Abend. Was ist denn eigentlich los auf dem Alex? Also jetzt im Moment, als ich weggefahren bin, also vor einer knappen halben Stunde, war es alles wieder ziemlich ruhig. Es war nur relativ wenig Polizei da und die üblichen Samstagabend-Spaziergänger schlenderten da herum. Aber so gegen 7:30 sah es ganz anders aus. Ich sollte vielleicht in der Reihenfolge anfangen. Heute hat es ein Fußballspiel in Berlin gegeben, nachdem 250 Leute zu zwei seit November vergangenen Jahres besetzten Häusern im Bezirk Prenzlauer Berg gezogen sind. Leute, die man offenbar wohl der Skinhead-Szene zurechnen kann. Die ich gesehen habe, waren zum Teil ganz erschreckend jung, sahen aus wie 13-, 14-jährige Knaben größtenteils. Vor dem Haus waren starke Polizeikräfte. Also Skinheads nur zur Verdeutlichung, Rechtsextreme. Naja, ich meine, also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also bei 13-, 14-Jährigen würde ich nicht gleich von Rechtsextremen reden, aber ganz offensichtlich hatten sich darunter gemischt etliche Leute, die schon dem rechtsextremen Spektrum in einer aktiveren Weise zuzurechnen sind und die auch ein bisschen älter sind und die ganz offensichtlich auch aus West-Berlin dorthin gezogen sind. Und dieses Haus, auf dem eine schwarze Fahne weht und dann in diesem sagenhaften Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ist und in dem sich Leute aufhalten, die sicherlich nicht gerade rechten Gedankengut zuneigen, die gegen dieses Haus eben vorgehen wollten, wie gesagt, was starke Polizeikräfte dann verhindert haben, dann sind diese 250 Leute, wie die Polizei sagt, zum Alexanderplatz gezogen und dort kam es dann eben zu den schweren Ausschreitungen, die Sie ansprachen. Steine wurden gegen Polizeibeamte geworfen, Fensterscheiben wurden eingeschmissen und es wurden offensichtlich auch vor allem ausländische Passanten verprügelt. Gab es denn Verletzte? Gab es denn Verletzte, Herr Pokatzki? Also mir hat der Oberst, der die Einsatzleitung hatte, erklärt, es habe nur einen Verletzten gegeben. Aber die Nachrichtenagenturen berichten offenbar von weitaus mehr Verletzten, also von mindestens 10 Verletzten. Ich kann mir vorstellen, dass die Polizei im Moment auch noch gar keinen richtigen Überblick hat. Herr Pokatzki, lassen Sie uns doch nochmal auf den Rechtsextremismus zurückkommen. Heute ist ja, ist ein makabres Datum in diesem Zusammenhang, der 101. Geburtstag von Adolf Hitler. Gibt es denn da Zusammenhänge mit dieser Ausschreitung? Das ist das, was eben jetzt so an Gerüchten kursiert, dass also dieses der Anlass sei, dass man deshalb also auch versucht hat, sich da der autonomen Szene, wie sich das vielleicht diese Leute, die, na sagen wir mal, Hintermänner dieser 250 vorstellen, gegen die vorzugehen. Aber das sind im Moment natürlich alles Dinge, die ich nicht empirisch untersucht habe und die man ein bisschen mit Vorbehalt genießen muss, aber ich denke schon, dass da was dran ist. Wie haben sich denn eigentlich die Volkspolizisten verhalten bei diesen Auseinandersetzungen? Die haben, wie mir der Oberst sagte, sich bemüht, nur deeskalierende Maßnahmen zu betreiben, haben von diesen 250 Leuten insgesamt, wie er sagte, 30 festgenommen. Was ich da gesehen habe gegen 7:30 in der Zeit, war so, dass sie eben versucht haben, die Leute vom Alexanderplatz immer wegzutreiben. Die haben sich dann dagegen zerstreut, kamen dann wieder, haben Steine geschmissen gegen die Polizisten. Die ganze Gegend ist so, der Alexanderplatz umfasst ja auch ein mehrere Quadratkilometer großes Areal, dass es da auch unglaublich schwer ist, wenn da die ganz normalen Passanten und Einkäufer um diese Zeit auch noch rumlaufen, wirklich da gegen solche Leute vorzugehen. Interessant fand ich so eine Begebenheit am Rande, die sich gegen 10 dann abspielte, als also von den, na, in Anführungsstrichen, Skinheads nichts mehr zu sehen war, die sich wohl offenbar vielleicht in Kneipen oder weiß ich wohin verzogen haben, um möglicherweise Führersgeburtstag zu feiern. Da fuhr ein ganz normaler Passant, angeblich Polizeibeamte, an und die mit seinem Fahrrad, die sprangen dann auf ihn. Zwischen den Mannschaftswagen hörte man dann ein Hilfe, Hilfe schreien. Ich habe gesehen, wie also zumindest ein Polizeibeamter den Mann auch getreten hat. Es kamen dann sofort Passanten dazu und andere Augenzeugen guckten sich das dann an. Dann schließlich kamen auch Polizeioffiziere und sorgten dafür, dass das Ganze wieder ein bisschen ruhiger wurde. Und ein junger Mann auf dem anderen Fahrrad, der sagte dann, der 7. und 8. Oktober sind ja wohl jetzt vorbei, das sollten die mal lernen. Da machte so ein Polizist eine richtig herrisch autoritäre Handbewegung, der solle doch jetzt verschwinden. Das zeigte nochmal so ein bisschen schon so die Schwierigkeiten, die da im Übergang offenbar bestehen von dem SED-System zur Demokratie. Aber andererseits muss man natürlich sagen, sowas kann einem auch in Kreuzberg bei einer Demonstration jederzeit passieren, auf jeden Fall. Vielen Dank, Klaus Pokatzki, für diese Situationsschilderung. Ministerpräsident Li Peng hat sich heute in Moskau zu einem 4-tägigen Besuch angemeldet. Nach der Visite Gorbatschows im Mai vergangenen Jahres in Peking setzen damit die beiden Staaten ihren Versuch fort, nach jahrzehntelangem Bruch wieder enger miteinander zusammenzuarbeiten. Aus Moskau nähere Informationen von Hans-Peter Riese. Der heute beginnende 3-tägige Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Peng in Moskau wird von der sowjetischen Presse mit freundlicher Aufmerksamkeit registriert. Es fehlt indessen der Enthusiasmus der als historisch eingestuften Visite des damaligen sowjetischen Generalsekretärs Gorbatschow in China vor einem Jahr. Dazwischen liegt das Massaker an den chinesischen Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, das allerdings von sowjetischer Seite zurückhaltend kommentiert worden war. In Interviews mit sowjetischen Medien hat Li Peng die Bereitschaft der Führung in Peking betont, auf dem voriges Jahr vereinbarten Weg der Restauration der gegenseitigen Beziehungen fortzufahren. China ist daran im Augenblick augenscheinlich mehr interessiert als Moskau, da die außenpolitische Isolation nach der Niederschlagung des Studentenaufstandes noch nicht überwunden ist. Eine Rückkehr zu den engen Beziehungen der 50er Jahre, so schrieb heute die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS, sei indessen nicht geplant. Stattdessen streben die beiden größten kommunistischen Staaten der Erde vor allem normale staatliche Beziehungen zueinander an. Die Parteikontakte haben sich auch nach dem Besuch Gorbatschows dagegen nur schleppend entwickelt. Die ideologischen Differenzen bleiben bestehen. Die beiden Staaten haben vor allem ihr Interesse an einer militärischen Entspannung an der gemeinsamen Grenze bekundet und werden über eine drastische Reduzierung der Grenztruppen einen Vertrag unterschreiben. Auch die Rekonstruktion des kleinen Grenzverkehrs lässt sich gut an, zumal die gemeinsame Infrastruktur noch nicht ganz zerstört worden war. Der Handel zwischen Peking und Moskau hat sich im vergangenen Jahr günstig entwickelt und mit 2,4 Milliarden Rubel, das sind rund 7 Milliarden D-Mark, den höchsten Stand seit dem Bruch erreicht. Angesichts der Wirtschaftskraft der beiden Staaten ist dies indessen immer noch nicht mehr als nur ein Anfang. Der Handelsaustausch soll nach einem Abkommen, das in Moskau in diesen Tagen unterzeichnet wird, künftig auf Devisenbasis umgestellt werden und man denkt auch an den Betrieb von Joint Ventures, vor allem auf dem ostasiatischen Markt. Dass indessen die Beziehungen hinter den im vergangenen Jahr erweckten Erwartungen hinterherhinken, das zeigen die schwierigen Verhandlungen über Grenzkorrekturen im Bereich des Grenzflusses Amur. Mit viel Sympathie, aber mit leeren Händen fahren heute Litauens weiblicher Premierminister Kazimiera Prunskiene und ihr Außenminister Algirdas Saugardas nach 7-tägigem Skandinavienbesuch von Stockholm aus nach Vilnius zurück. Weder Öl aus Norwegen und Dänemark noch Kredite aus Schweden, falls die Gäste nun etwa darauf gehofft hatten, sondern nur das Versprechen, dass die Skandinavier ihren guten Einfluss in Moskau geltend machen wollen, damit es im litauischen Streit mit Moskau nicht noch schlimmer wird. die extra einberufene skandinavische Außenministerkonferenz am Sonntag in Kopenhagen, bei der der dänische Außenminister Uffe Ellemann-Jensen ausführlich über die vorherige EG-Außenministertagung in Dublin zum Thema Litauen berichtete, konnte sich auf kein gemeinsames Schlussdokument einigen. Sowohl die dänische und norwegische als auch die schwedische Delegation forderten vergeblich eine harte Sprache gegenüber Moskau, doch die Finnen, die nur einen Staatssekretär schickten, wie die Isländer auch, ließen sich angesichts ihres besonderen Verhältnisses zur Sowjetunion erst gar nicht darauf ein. Die skandinavischen Staaten können in Sachen Sicherheitspolitik ohnehin nicht über einen Leisten geschlagen werden. Norwegen, Island und Dänemark gehören der NATO an, Schweden ist neutral und bündnisfrei und Finnland neutral, aber nicht bündnisfrei, selbst wenn der sogenannte Beistandsvertrag mit der Sowjetunion äußerst locker ist. Die norwegische Ölindustrie ließ die Litauer angesichts fehlender Dollar ebenso abblitzen wie die dänische. Und die Regierungen betonten, sie hätten mit alledem nichts zu tun, auch nichts mit dem Besuch, selbst wenn sich alle drei Regierungen die Sorgen und Probleme der litauischen Delegation aufmerksam anhörten. In allen drei Fällen hieß es, Einlader seien die in den Parlamenten vertretenen Parteien und nicht die Regierungen. Kazimiera Prunskiene schraubte also von Oslo über Kopenhagen und dann schließlich Stockholm ihre Erwartungen immer mehr zurück. Zum Schluss erklärte sie in Stockholm, Ziel des Besuches sei es gewesen, Kontakte zu den skandinavischen Regierungen und Parteien zu knüpfen und dabei für die Freiheitsbestrebungen Litauens zu werben. Dies scheint ihr besonders beim Flug von Kopenhagen nach Stockholm im Regierungsflugzeug des schwedischen Außenministers Sten Andersen gelungen zu sein, der sie von der skandinavischen Außenministerkonferenz in Kopenhagen gleich in seiner Maschine nach Stockholm mitnahm. Brot und Lebensmittel haben wir genug in Litauen, sagte sie zu ihm. Der 47-jährige weibliche Ökonomieprofessor von Beruf schien die sowjetische Öl- und Gasblockade nicht zu ernst zu nehmen. Doch sie wies zugleich darauf hin, dass sie seit einer Woche nicht mehr genau die litauische Entwicklung kennt, außer durch Telefongespräche mit Vilnius und daher nicht sagen könne, welche Auswirkungen nun die sowjetische Energieblockade im Einzelnen hat. In Litauens einzigem Hafen Klaipeda, dem früher deutschen Memel, hat sowjetisches Personal vollständig die Kontrolle übernommen, wie in diesem Zusammenhang in Stockholm zu erfahren war, und die Litauer haben dort nichts mehr zu sagen. Anders ausgedrückt, etwaige westliche Tanker könnten dort ohnehin nicht mehr gelöscht werden, es sei denn mit dem Zugeständnis der Sowjets. Die Botschaft, die die litauische Delegation heute von Stockholm nach Hause bringen und an den Bramar basierenden Präsidentin Vytautas Landsbergis weitergeben wird, lautet also klug sein, zurückstecken und nur noch auf kleiner Flamme kochen, nachdem der Energiehahn aus dem Osten ohnehin fast zugedreht worden ist. Mich geschrieben, dass es in der Nationalen Volksarmee regelrechte Putschpläne gebe. Abrüstungsminister Rainer Eppelmann hat heute eilends eine Pressekonferenz einberufen. Mit dabei war unser Korrespondent Hans-Jürgen Fink. Ging es tatsächlich um dieses Thema? Und wenn ja, was hat Eppelmann gesagt? Ja, es ging um dieses Thema. Es ging um diesen Artikel in der Jungen Welt. Verschwörung in der NVA, so lautete die Überschrift, versehen mit einem Fragezeichen. Und dort wird berichtet von einem Schreiben höherer NVA-Offiziere an Bundesverteidigungsminister Stoltenberg. Vor wenigen Wochen soll das gewesen sein. Mit einem Angebot, doch die Nationale Volksarmee aufzulösen und die Bundeswehr in den Raum der DDR einmarschieren zu lassen und dort zu stationieren. Das hat natürlich einen großen Wirbel ausgelöst hier im Verteidigungsministerium. Wie groß der Wirbel ist, das können Sie schon daran ablesen, dass Minister Eppelmann noch um Mitternacht ins Ministerium gefahren ist und seine führenden Leute zusammengerufen hat, um diesen Text dieses Zeitungsartikels zu diskutieren und zu beraten. Er hat dann selbst in der Harthöhe oft anrufen lassen und hat sich dann vom Adjutanten Stoltenbergs bestätigen lassen, dass ein solches Schreiben, von dem in diesem Text des Zeitungsartikels die Rede ist, nicht vorliegt in der Harthöhe. Immerhin aber vor wenigen Minuten, so sagte Eppelmann, habe er eine Kopie dieses Briefes in die Hände bekommen, ein maschinengeschriebenes Papier mit drei Unterschriften versehen, auch maschinengeschrieben. Wer diese Leute sind, die das Schreiben verfasst haben, ist nicht bekannt. Das wollte Eppelmann jedenfalls nicht verraten. Er wollte erst einmal diese Leute ausfindig machen in der NVA, um dann zu sehen, was denn dran ist an dieser ganzen Geschichte. Wie brisant diese Sache ist, das geht aus einer Äußerung hervor, die der Chef der NVA, Theodor Hoffmann, also gewissermaßen Eppelmanns Vorgänger in diesem Amte unter Modrow, bei dieser Pressekonferenz sagte. Ich glaube, dass die Auslegung dieses Briefes gerichtet sind gegen offizielle Regierungspolitik, gegen das Verhältnis zwischen den Streitkräften der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages. Ich muss auch das so einschätzen, Sie sind natürlich auch gerichtet gegen leitende Kader des ehemaligen Ministeriums für nationale Verteidigung, sicherlich auch hin bis zur Ebene der Teilzeitkräfte. Vor allen Dingen sind Sie gerichtet gegen das Verhältnis zwischen Armee und Volk. Ja, das ist natürlich ein Affront gegen Minister Eppelmann, der gerade seit 5 Tagen offiziell im Amt ist. Jedenfalls spürt er das so. Der Brief ist datiert von Ende Februar und da wurde schon eingeräumt in den Gesprächen am Rande dieser Pressekonferenz, dass damals die Stimmung unter Teilen jedenfalls der NVA schon in diese Richtung ginge. Nämlich die große Unsicherheit war ja, was wird aus der NVA im Zuge des deutschen Vereinigungsprozesses. Da gab es schon eine große Unruhe in der NVA. Zukunftsängste waren spürbar. Die Motivation im Wehrdienst hatte deutlich nachgelassen. Das hatte Theodor Hoffmann übrigens im Februar, März noch selber vor der Presse bekannt. Und insofern aus dem blauen Dunst, so sagte mir ein General, kommt bestimmt nichts. Die Frage ist nur, warum die Veröffentlichung jetzt? Und das ist die Frage, die sie stellt. Und da fühlt sich Minister Eppelmann eben direkt angegriffen. Und er sieht auch die Sorge, dass eben das wichtigste Verhältnis, nämlich das Verhältnis zu den sowjetischen Streitkräften, dadurch gestört werden könnte. Herr Fink, die Stimmung, Sie sprachen es an, in der Nationalen Volksarmee ist ausgesprochen schlecht. Die Soldaten machen sich Gedanken um ihre Zukunft. Wie will denn der Abrüstungs- und Verteidigungsminister Rainer Eppelmann hier ansetzen, um für neue Motivation zu sorgen? Ja, da gibt es zwei klare Punkte. Zum einen, dass er schon die Gewissheit vermittelt hat, unter den zumindest leitenden Persönlichkeiten in dem Ministerium, wie weit das an die Basis gedrungen ist, ist eine ganz andere Frage. Dass nämlich doch zwar die Richtung Abrüstung ganz klar auf der Tagesordnung steht, dass aber gewisse Teile dann doch erhalten bleiben sollen erst einmal. Jedenfalls, dass es eine geordnete Vereinigung mit der Bundeswehr geben soll und eben nicht auf diese Art und Weise, wie diese Offiziere angeblich in diesem Brief geschrieben haben, nämlich dass einfach Teile oder einige von leitenden Offizieren dann plötzlich an der Türe der Harthöhe pochen und sagen, bitte nehmt uns auf in die Bundeswehr. Gerüchte dieser Art gab es ja schon vor der Wahl, da wurde aber auch schon davon die Rede, dass Soldaten, Offiziere der NVA doch um die Aufnahme in die Bundeswehr gebeten hätten. Das ist natürlich untragbar aus der hiesigen Sicht, aus der Ostberliner Sicht. Hier will man ein geordnetes Verfahren haben, Gespräche zwischen Bundeswehr und NVA, wie denn die beiden Armeen zusammengefügt werden können. Da gibt es ja zahlreiche Überlegungen, die auf dem Tisch liegen. Man wartet eigentlich darauf, dass die Gespräche von Minister zu Minister beginnen können, um ein solches geregeltes Verfahren zu erkennen. Die Versorgungslage in Litauen, meine Damen und Herren, wird immer bedrohlicher und die Rufe nach einem Kompromiss zwischen der Unionsregierung in Moskau und der Regierung in Vilnius werden immer lauter. Ob sich ein solcher Kompromiss heute abzeichnete, sagt Ihnen Hermann Krause. Wir wenden uns an die Regierung Litauens, auf den Weg der Verfassung zurückzukehren. In welcher Form dies geschieht, ob über ein Moratorium, ob sie ihre verfassungswidrigen Beschlüsse als ungültig erklären oder nur einfrieren wird, dies ist eine zweitrangige Angelegenheit. Es geht nur um die prinzipielle Frage, dass die Verhandlungen auf dem Boden der Verfassung stattfinden. Mit diesen Worten formulierte heute auf einer Pressekonferenz Arkadi Maslenikov, der Sprecher des Präsidenten, die Position der sowjetischen Regierung in der Litauen-Krise. Nach Meinung von Beobachtern ist Moskau damit von seiner Maximalforderung nach einer Rücknahme der Unabhängigkeitserklärung erneut abgerückt. Diese Linie zeichnete sich bereits schon vor einigen Tagen ab. Andererseits aber scheint Gorbatschow weiterhin Härte demonstrieren zu wollen, so wird an eine Wiederaufnahme der Öllieferungen an Litauen nicht gedacht. Zurzeit hält sich in Moskau eine Delegation aus Litauen unter Führung des stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten Sowjet Kuzmikas in Moskau auf. Sie sollten nach Informationen aus Vilnius versuchen, Kontakte zu führenden Politikern aufzunehmen. Im Übrigen verwahrte sich Maslenikov gegen die Verwendung der Begriffe Boykott oder Blockade. Davon könne keine Rede sein. Vielmehr ginge es darum, knapp vorhandene Produkte, wie in diesem Falle Öl und Erdgas, anders umzuverteilen. Da Litauen zu 100% von der Sowjetunion abhängig sei, wäre eine Politik der Blockade für die Republik katastrophal, sagte er. So behauptete er, aus Protest gegen die Politik Litauens hätten zahlreiche Betriebe in den einzelnen Republiken der Sowjetunion ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. In diesen Republiken herrsche Not an Benzin und Treibstoff. Eindeutig machte Maslenikov klar, dass die Sowjetregierung Litauen nicht die Möglichkeit einräumen wird, selbst im Ausland Öl oder Gas einzukaufen. Es gehe nicht darum, so Maslenikov, ob Litauen über genügend Devisen verfüge, um Öl zu importieren. Der Einkauf falle allein unter die Souveränität der Union und deren Staatspolitik. Vor dem Obersten Sowjet in Litauen kündigte Parlamentspräsident Landsbergis heute Formen zivilen Ungehorsams an, wenn Moskau eine Diktatur errichten wolle. Litauen sei bereit, für die Freiheit Opfer zu bringen. Aus den beiden anderen baltischen Republiken ist derweil bekannt geworden, dass Benzin ebenfalls rationiert wurde. So werden in Estland maximal 40 Liter an jeden Kraftfahrer abgeliefert, in Lettland erhält ein Autofahrer nur 10 Liter. Denn beide Republiken werden auch über die Raffinerie Mačajke versorgt, der auf Anordnung von Gorbatschow und Ministerpräsident Ryzhkov der Ölhahn zugedreht wurde. Die aus Stockholm kommende litauische Ministerpräsidentin Prunskiene zeigte sich bei einem Zwischenaufenthalt in Moskau zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Gespräche in den skandinavischen Ländern. Eine praktische Zusage zur Unterstützung Litauens hat sie allerdings nicht erhalten. Die friedliche Revolution der Demokraten, mit der in der DDR, in Polen, in der Tschechoslowakei und in Ungarn die kommunistischen Regime hinweggefegt wurden, war leider nicht in Rumänien möglich. Dort musste das Gewaltregime Ceausescu mit Gewalt beseitigt werden. Der Hass des Volkes gegen den roten Diktator macht die Hinrichtung Ceausescus und seiner Frau Elena durch ein Sondergericht im Dezember vergangenen Jahres verständlich. Erst am vergangenen Sonntagabend hat das rumänische Fernsehen einen längeren Film über das Gerichtsverfahren, die Hinrichtung und die Beerdigung von Elena und Nicolae Ceausescu gezeigt. Der Film diente nicht allein zur Aufklärung, sondern auch zur Propaganda für die Übergangsregierung Iliescu, der zahlreiche Mitglieder angehören, die einst willfähige Werkzeuge von Ceausescu waren. Daher misstraut ihnen das rumänische Volk. Vor allem die Studenten, die eine echte Demokratie fordern, gehen wieder mit Protesten auf die Straße. Über eine neue Demonstration in der Innenstadt von Bukarest berichtet Gustav Schalupa. Auf dem Bukarester Boulevard Maghiaru und dem Universitätsplatz, die schon während der Anti-Ceausescu-Revolution Schauplatz von Demonstrationen und Kämpfen waren, an die Grenze und Mahnmale noch heute erinnern, demonstrierten jetzt wiederum Tausende von Menschen. Vorwiegend Studenten, die gegen das Übergangsregime Ion Iliescus auf die Straße gezogen waren und ihn als Kommunisten beschimpften und seinen Rücktritt forderten. Das Regime Iliescu wurde auch bezichtigt, Securitate-Leute, das heißt Mitglieder der gefürchteten Geheimpolizei Ceausescus, weiterhin zu decken. Möglicherweise wurde deshalb im rumänischen Fernsehen nochmals der Standgerichtsprozess gegen das Diktatorpaar Ceausescu gezeigt, bei dem erstmals auch die Offiziere des Sondergerichtes zu sehen waren, die Nicolae Ceausescu und seine Frau im Dezember vorigen Jahres zum Tode verurteilt hatten. Unter den Offizieren war auch der umstrittene Innenminister General Stanculescu zu erkennen, gegen den immer wieder gravierende Vorwürfe erhoben werden. Die Generäle pochen mit solchen Fernsehfilmen wohl auf ihre Rolle und Verdienste bei der Anti-Ceausescu-Revolution. Über französische Medien verbreitet Bukarest jetzt auch die Mär von einem Offiziersputsch, der Ceausescu hinweggefegt hätte. Dabei werden geflissentlich die Unruhen in Temeswar-Banat übersehen, die bereits Tage vor denen in Bukarest ausgebrochen waren und auch die Tatsache verdrängt, dass der von Ceausescu nach Temeswar entsandte General Stanculescu und auch andere dort das Feuer auf die Demonstranten eröffnet haben. Erst als die Unruhen auf das ganze Land übergegriffen hatten, stellte sich die Armee auf die Seite der Revolution. Schließlich haben alle gegenwärtig im Rat der Nationalen Rettung Rumäniens vertretenen Generäle noch unter Ceausescu Karriere gemacht, teils in seiner Leibgarde. Ceausescus Bruder war Kaderchef in der Armee. Ceausescu selbst hatte sich von der Position des obersten Politkomitars der Armee in das Amt des Parteichefs aufgeschwungen, sodass er wohl genau gewusst hat, welche Offiziere ihm ergeben waren. Dass sich diese Generäle heute schwer tun, den Rumänen ihre demokratische Einstellung glaubwürdig darzustellen, scheint verständlich. Auch in Rumänien hat das Volk ein gutes Gedächtnis und das Regime Iliescu ist dem Beweis für Demokratisierung bisher schuldig geblieben. In Paris feierte gestern der Umweltausschuss der OECD sein 20-jähriges Bestehen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die sich, wie ihr Name sagt, um eine optimale Entwicklung der Weltwirtschaft kümmert, hat die Umweltpolitik der Bundesrepublik als beispielhaft gelobt, vor allem die Kennzeichnung von umweltfreundlichen Produkten. Dazu aus Paris Gerhard Irmler. Ist es Zufall, dass die Bundesrepublik auf diesem OECD-Symposium über die Kennzeichnung von umweltfreundlichen Produkten eine herausragende Rolle spielte? Ganz sicherlich nicht, denn wenn es ein Gebiet des Umweltschutzes bzw. der Verbraucherinformation gibt, dann sind es die Deutschen, die hier die Vorreiter sind. Mit dem Blauen Engel, diesem Umweltzeichen, das in 58 Produktkategorien an bisher 3.100 deutsche Hersteller und auch ausländische Hersteller vergeben wurde, macht man in der Bundesrepublik seit nunmehr 12 Jahren bereits gute Erfahrungen. Japan und Kanada haben im vergangenen Jahr ein Umweltzeichen nach deutschem Vorbild eingeführt. Norwegen und Schweden bereiten ein System der Umweltetikettierung für das nächste Jahr vor. Und in Finnland, Frankreich, Dänemark, Großbritannien, Österreich...